Und als der Pfingsttag gekommen, waren sie alle an einem Orte beisammen, und es kam plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie wenn ein Sturmwind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, die sich verteilten wie von Feuer. Und es setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle voll Heiligen Geistes, und fingen an, mit anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber in Jerusalem wohnhaft Juden, fromme Männer von allen Völkern unter dem Himmel her. Als aber diese Stimme ertönte, strömte die Menge zusammen und war überrascht, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie staunten aber alle zusammen und verwunderten sich und sprachen: Sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie kommt es, dass wir jeder seine Sprache hören, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter, und die Bewohner von Mesopotamia, Jude und Kappadokia, Pontus und Asia, Phrygia und Pamphylia, Ägyptus und dem libyschen Lande bei Kyrene, und die sich hier aufhaltenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie reden mit unseren Zungen von den großen Taten Gottes? Sie staunten aber alle zusammen und wussten nicht Bescheid und sprachen einer zum anderen: Was will das sein? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll süßen Weins. Es stellte sich aber Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und sprach sie an: Keineswegs sind diese trunken, wie ihr unterstellt, ist es doch die dritte Stunde am Tag, sondern dies ist, was gesagt ist durch den Propheten Joel, und es wird sein in den letzten Tagen, spricht Gott, da gieße ich aus von meinem Geist über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Greise werden Träume träumen, ja über meine Knechte und über meine Mägde gieße ich aus in jenen Tagen von meinem Geist, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben im Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchqualm. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, bevor da kommt der große Tag des Herrn, der Herrliche. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr israelitische Männer, höret diese Worte: Jesus, den Nazaräer, einen Mann erwiesen von Gott her bei euch mit gewaltigen Taten und Wundern und Zeichen, die Gott durch ihn getan hat in eurer Mitte, wie ihr selbst wisset, diesen, hinausgegeben durch den beschlossenen Willen und die Voraussicht Gottes, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes brach, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn David sagt auf ihn: Ich sah den Herrn vor mir beständig, weil er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum wurde mein Herz froh und meine Zunge jubelte, aber auch mein Fleisch noch wird auf Hoffnung ruhen, weil du meine Seele nicht in der Unterwelt lassen wirst, noch deinen heiligen Verwesung sehen lassen. Du hast mir Pfade des Lebens kundgetan, du wirst mich erfüllen mit Wonne vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, ich darf es offen zu euch sagen, was den Patriarchen David betrifft, so ist er gestorben und begraben, und sein Denkmal ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun Prophet war und wusste, dass ihm Gott zugeschworen hatte, seinen Thron zu besetzen mit Frucht seiner Lände, so hat er in Voraussicht geredet von der Auferstehung des Christus, dass der nicht der Unterwelt überlassen sei, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Diesen, Jesus, hat Gott auferweckt, davon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht ward und er auch die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater in Empfang genommen hat, so hat er ausgegossen dieses, was ihr sehet und höret. Denn David ist nicht zum Himmel aufgestiegen, er sagt aber: Es sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde unter deine Füße. So. Erkenne nun das ganze Haus Israel zweifellos, dass ihn Gott zum Herrn und Christus gemacht hat, diesen Jesus, welchen ihr gekreuzigt habt. Wie sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber zu ihnen: Tut Buße, und lasse sich ein jeder von euch taufen in dem Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, und allen denen in der Ferne, so viel ihrer der Herr unser Gott herbeiruft. Und noch mit vielen weiteren Reden beschwor und ermahnte er sie und sagte: Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und kamen an jenem Tage hinzu ungefähr 3000 Seelen. Sie beharrten aber in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brotbrechen und den Gebeten. Furcht aber ergriff alle Seelen, viele Wunder und Zeichen aber geschahen durch die Apostel in Jerusalem, und große Furcht lag auf allen. Alle aber, die gläubig geworden, hielten zusammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften ihre Güter und Habe, und verteilten es unter alle, je nach dem Bedürfnis eines jeden. Und indem sie täglich einmütig ausharrten im Tempel und zu Hause das Brot brachen, genossen sie ihre Nahrung in Jubel und Einfalt des Herzens, unter Lob Gottes und gutem Einvernehmen mit dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte ihrer Vereinigung täglich bei, die sich retten ließen.